Gabelbissen. So kocht Österreich. Servus und herzlich willkommen zur Folge 63 des Gabelbissen Podcasts. Eigentlich nehme ich die heutige Folge ja schon zum zweiten Mal auf, denn ursprünglich wollte ich euch ja heute ein ganz anderes Thema präsentieren. Und zwar hätte die 63 eine reine Groß-aus-der-Küche-Folge werden sollen. Aber naja, was soll man sagen, die Technik hat es geschafft, dass es nicht so geworden ist. Groß aus der Küche nur kurz zur Erklärung. Das wären oder sind Folgen, bei denen ich mein zweites Aufnahmegerät, also nicht das Mikro, das ich direkt am Mac anhänge, sondern ein externes Aufnahmegerät, das habe ich zum Beispiel mal bei der Folge Kochen wie damals verwendet, wo ich ein Interview im Freizeitmuseum in Langau in Niederösterreich geführt habe, dass ich eben dieses Aufnahmegerät mit in die Küche nehme und podcaste und koche zugleich. Das hätte ich auch gemacht. Ich habe auch wunderbar aufgenommen, hätte euch einiges erzählt zu dem, was ich da mache, wieso und warum, aber als ich dann speichern wollte am Gerät, kam ich nur die Fehlermeldung File Error, press play to continue. Das habe ich dann auch gemacht. Das Endresultat war, dass ich eine leere Audiodatei auf der Speicherkarte vorgefunden habe. Ja, im ersten Moment, ihr könnt euch vorstellen, war die Enttäuschung etwas größerer Natur. Ich dachte, dann nehme ich einfach schnell nochmal auf. Naja, aber irgendwie, das Gericht war fertig und so tun, als ob ich kochen würde und aufnehmen, das hat ein bisschen so Klimpern in der Küche, das wollte ich auch nicht. Das ist dann doch sehr fake und es soll ja doch real sein. Und dann habe ich mir gedacht, was mache ich jetzt? Im ersten Moment dachte ich, ich muss die Folge ausfallen lassen. Aber dann kam mir doch noch eine zündende Idee. Und zwar greife ich jetzt in der Folge 63 ein Thema auf, das ich vor einiger Zeit mir schon mal gedacht habe, dass ich es behandeln werde. Ja, und ich mache eine Hybridfolge drauf. Einen Teil nehme ich direkt vom Mac auf und den anderen Teil, den nehme ich da in der Küche auf, und zwar das Rezept. Das Ganze ist ein eher einfaches Rezept, genauer gesagt, es geht dann um einen Aufstrich, aber geschmacklich ist es ein wirklich wunderbares Gericht. Dankenswerterweise habe ich das Rezept vom Peter bekommen. Der Peter ist ein Hörer des Gabelbissen und wir schreiben so hin und wieder über den Google Hangout, und da kam es in so einer kleinen kulinarischen Diskussion heraus, dass ich irgendwie ein Thema im Gabelbissen behandeln möchte, aber irgendwie kein passendes Rezept dazu habe, weil ich den eigentlich immer so nur zum Brot gegessen habe, um das, was es jetzt dann gleich gehen wird. Ja, und dann hat der Peter gemeint, da hätte er was. Und das hat er mir dann geschickt und das passt einfach wunderbar zur heutigen Folge. So, okay, jetzt habe ich irgendwie lange um den heißen Brei herumgeredet, um was geht's denn heute im Gabelbissen. Und zwar möchte ich euch den Fischnuri vorstellen. Das Fischnuri ist irgendwie typisch österreichisch, doch bei genauerer Betrachtung ist es eigentlich gar kein österreichisches Produkt. Der Fischnuri, kurz zur Erklärung, sind eingelegte Ölsardinen, die dann mit ein paar Zutaten noch erweitert werden. Und zwar hat man in der Konserve eben die zwei Sardinen. Das Ganze wird eingelegt in kaltgepresstes Olivenöl und dazu kommen dann noch 6 weitere Zutaten. Da hätten wir mal Gewürzgurkenscheibe, Gewürznelken, ein Lorbeerblatt, eine Karottenscheibe, die ist schon gekocht, ein einzelnes, und das ist ganz wichtig, ein einzelnes Pfefferkorn und ganz typisch für die Nuri 2 Stück Piri-Piri. Piri-Piri sind eine rote Chili-Variante, die durchaus ein bisschen schärfer sind. Und somit habe ich hier ein leicht scharfes Gericht. Vor allem, wenn ich die Piri-Piri mit gleich dazu, es ist dann etwas schärfer, aber sonst ist es leicht scharf. Das Spezielle am Fischnuri ist, dass alles von Hand gemacht wird. Also ich habe nicht eine automatisierte Befüllung der Fischkonserven, sondern es ist wirklich alles noch per Hand gemacht. Und das ja irgendwie Faszinierende der Sache ist, oder das Spannende, dass für jede Zutat eine Frau zuständig ist. Sprich, eine Frau legt die Sardinen rein, die nächste Frau gießt das Öl drüber. Also einfach gesagt, die nächste kümmert sich um das Pfefferkorn, die nächste um das Piripiri etc. etc. Das Ganze wird übrigens nicht in Österreich produziert, denn wie ihr wisst, Österreich hat irgendwie ja seit geraumer Zeit keinen Meerzugang mehr. Somit haben wir auch ein bisschen ein Problem, dass wir hier frische Sardinen fischen können. Ja, das Ganze wird in Portugal produziert, in einer kleinen Stadt südlich von Porto. Und übrigens, weil ich hier gerade sage, Portugal. Momentan gibt es ja sogar, es ist ganz aktuell, ein kleines Problem mit dem Fischnuri. Und zwar, den findet man jetzt immer seltener in Österreichs Supermarktregal. Das hat nämlich einen ganz speziellen Grund. Portugal und Spanien haben seit dem 15. Dezember 2014 ein Sardinenfangverbot. Das Sardinenfangverbot wurde deswegen ausgesprochen, da der Fisch leider wie viele andere Sachen massiv überfischt wurde. Und irgendwie das, ja, wie soll man sagen, das Perverse in der ganzen Sache ist, 90% ja, der weltweit gefischten Sardinen und Sardellen kommt nicht, wie man vielleicht vermuten würde, den Lebensmittelhandel. Nein, das wird als Tierfutter verarbeitet. Also wenn ihr mich fragt, ich verstehe nicht, warum man 90% der Sardinen als Tierfutter verwenden muss. Es gibt doch sicherlich andere Möglichkeiten, die ich verfüttern kann. Denn nur 10%, was ja eigentlich im Verhältnis gesehen total wenig ist, wird für uns Menschen mehr oder weniger als Produkt angeboten. Und wenn man so schaut, an Sardinenprodukten gibt es viel. Und das sind nur 10% von dem, was weltweit gefangen wird. Ja, ehrlich gesagt, ein bisschen unverständlich, wenn ihr mich fragt. Ja, und was macht den Nuri jetzt noch aus? Wenn dann alles drinnen ist, wird das verschlossen, steril gemacht und dann kommt noch ganz typisch eine gelbe Schleife drüber aus Papier. Das ist auch ganz wichtig, aus einem ganz speziellen Einbandpapier. Und das wird dann noch zum Schutz mit einer Plastikfolie überzogen. Nach Österreich werden übrigens von den Dosen 3,4 Millionen Stück pro Jahr exportiert. Also exportiert kann man heute in Zeiten der nicht mehr sagen, also nach Österreich gebracht. Die Firma produziert übrigens auch noch für Italien und einige andere Länder, doch nur Österreich ist es vorbehalten, eben diese schöne Schleife zu bekommen. Ja, und den Fischnuri, den gibt es schon ewig und der ist irgendwie aus Österreichs kulinarischer Landschaft nicht mehr wegzudenken. Der Nuri oder generell die Sardinen haben ja auch noch einen wesentlichen Vorteil. Und zwar sind die ein extrem starker Omega-3-Fettsäurenlieferant. Pro 100 Gramm Sardine erhält man immerhin 1579 Milligramm Omega-3-Fettsäuren. Und das ist eigentlich schon sehr viel. Und diese Fischkonserven gibt es übrigens in letzter Zeit auch so einen, ja, wie soll man sagen, einen kleinen Hype. Und zwar gibt es da in verschiedensten besseren lokalen Fischkonserven zum Essen. Im ersten Moment, ja, habe ich mir auch gedacht, was, da zahle ich viel und kriege dann eine Fischkonserve, aber das ist wirklich so. Ich habe das dann nachgelesen. Einige bessere Lokale, da kann ich mir eben so Ölsardinen bestellen und dann bringt mir der Ober mit einem zum Beispiel ganz fein gegrillten Weißbrot oder auch einer anderen Zutat dann die Fischkonserve, öffnet sie bei mir am Tisch und ich kann das dann mit dem Brot essen. Es gibt sogar ein Lokal, das müsste sogar in Wien zu finden sein, da kann ich Jahrgangsfischkonserven bestellen. Das heißt, die sind dann ein bisschen noch exklusiver als der Fischnuri. Und da habe ich dann zum Beispiel oben produziert im Jahr 2012 und das war ein ganz spezieller Fischjahrgang und die schmeckt dann dementsprechend so und so. Also wie ihr seht, man kann heutzutage wirklich aus allem irgendwie einen Hype, einen Trend machen. Sei es jetzt, was momentan ja total hip ist, die verschiedensten wunderbaren Burgerkreationen, aber auch ganz banale Fischkonserven kann man mehr oder weniger ein bisschen hypen. So, meines Erachtens genug der grauen Theorie. Ihr wisst jetzt, was ein Fischnuri ist und drum darf ich euch jetzt in die Küche entführen und da werden wir jetzt einen Fischnuri-Aufstrich zubereiten. Die genauen Zutaten etc., das erfahre ich dann, wenn ich in der Küche bin. Bis gleich. So, willkommen bei mir in der Küche. Ihr hört, akustisch ist schon ein bisschen anders. Und wir fangen jetzt an, gemeinsam den Aufstrich zu machen. Für eine Portion vom Aufstrich benötigen wir eine Dose Fischnuri. Wer jetzt keinen Fischnuri kaufen kann, der schaut, dass er ganz normale Ölsardinen bekommt, und zwar mit einem Nettofüllgewicht von 125 Gramm. Weiters benötigen wir 100 Gramm Butter, Essiggurkel, Kapern, nach Bedarf Chiliflocken und Salz. Ich werde jetzt einmal anfangen, den Fischnuri auszupacken. Dazu lege ich euch mal ab. So, was ihr jetzt hört, ist das Knistern der Plastikschutzfolie. Dann hole ich den Papiereinband runter. Zum Ganzen gilt noch zu sagen, früher musste man das kompliziert mit dem Dosenöffner aufmachen. Heutzutage kann ich da einfach dran anziehen und die Fischstücke rausholen. So, die Fischstücke hole ich mal sorgfältig aus der Konserve raus. Da sind schöne große Stücke drin. So. Danach nehme ich die Fischstücke und schneide die möglichst klein. Also schön klein hacken, damit wir keine zu großen Stücke im Aufstrich dann drin haben. Also man merkt schon, dass die Biribiri drinnen sind, beziehungsweise das Öl generell scharf gewürzt wird, denn das hat durchaus ein bisschen einen Pfiff. Muss man sagen, ja. Also wer es nicht scharf mag, der sollte eher von dem Aufstrich ein bisschen Abstand nehmen und auf normale Ölsardinen zurückgreifen. Wer durchaus mit Schärfe kein Problem hat, das ist nicht sonderlich scharf, hat ein bisschen scharf, der kann dann ruhig einen Nuri nehmen. Die Biribiri sollte man zwar reingeben, aber wer das jetzt nicht unbedingt will, der muss das nicht machen. So, dann hole ich natürlich auch das Karottenstück raus, die Scheibe Gurke und die zwei Biribiri. Das Lorbeerblatt, die Nelken, das Pfefferkörnchen, das lasse ich drinnen. So, auch das wird möglichst fein gehackt. Dann hole ich mir einen Löffel und gebe in meine Schale mal, in meine Schüssel, die zimmerwarme Butter rein. Wenn ihr sie jetzt nicht zeitgerecht rausgestellt habt, überhaupt kein Problem. Wenn ihr eine Mikrowelle habt, gebt das dort für so circa 10 Sekunden bei einer Leistung von 900 Watt rein. Dann sollte die auch schön weich sein. Länger würde ich es nicht machen, weil wenn man es länger reingibt, hat man dann durchaus das Problem, dass das Ganze zu weich wird und es verflüssigt, und das wollen wir ja nicht haben. So, kurz die Finger abspülen. So, dann hole ich mir noch die Kapern und meine Gewürzgurken oder Essiggurken. Ihr könnt im Endeffekt bei den Gurken nehmen, was ihr wollt. Ich persönlich verwende ganz klassische Essiggurken mit ein bisschen Gewürz drinnen. Man könnte auch genauso gut Cornichons verwenden. Es müsste meines Erachtens genauso gut auch mit Senfgurken funktionieren. Senfgurken haben halt den Nachteil, oder ja, dass sie nicht so knackig sind wie ganz normale Essig- oder Gewürzgurken. So, dann brauche ich noch schnell eine kleine Gabel. Denn mit den Fingern sollte man nicht unbedingt reingreifen in so Gläser, weil ja, da bringt man Keime rein und dadurch sind die dann halt nicht so lang haltbar. Dadurch, dass das eher größere Gewürzgurken schon sind, keine Gurken mehr, sollten da eigentlich zwei Stück ausreichen. Wenn ihr findet, könnt ihr noch Belieben reingeben. Wer gerne mehr Gurken haben will, kann ruhig auch mehr reingeben. Man, bei Cornichons müsste sowieso mehr reingeben, denn die sind ja bekanntlicherweise sehr, sehr klein. So, die Gurken schneide ich jetzt in kleine Stücke. Dazu werden sie zunächst einmal der Länge nach geschnitten, dann gedreht um 90 Grad und wieder geschnitten und anschließend ganz einfach gewürfelt. So. Eine Gurke hätten wir schon. Und dann zu den zweiten. Übrigens noch kurz zum Fischnuri, den gibt es übrigens in zwei Varianten. Und zwar gibt es den auf der einen Seite die klassische Variante, wie ich sie jetzt habe und euch vorher erklärt habe. Und dann kann man den auch noch in einer Paradeiser-Sauce kaufen. Die Variante kenne ich persönlich jetzt nicht so gut. Ich glaube, die habe ich einmal bis jetzt gekostet. Ja, und das war's dann auch wieder. So, und rein mit dem Gurkel. Man schmeckt auch gut, aber ehrlich gesagt, in Paradeis eingelegt ist mir persönlich die Makrele um einiges lieber. Oder auch Heringfilets im Paradeis schmeckt mir persönlich um einiges besser. Aber das ist Geschmackssache, wer will, kann natürlich auch den Nuri im Paradeis zu mal kosten und verwenden. Ja, zum Nuri übrigens noch, es gibt auch Nachbauprodukte, die sind durchaus auch genauso gut. Aber wenn wir uns ehrlich sind, ans Original kommt nichts ran. So, ich hole jetzt aus dem Glas die Kapern raus. Da nehme ich zwei gehäufte Teelöffel voll. Und ich habe zwar schon ziemlich kleine Kapern, muss ich sagen. Aber ich hack die trotzdem nochmal durch, damit die auch wirklich ganz, ganz kleine, feine Stücke werden. Kapern ist übrigens etwas, was ich total gern habe. Die kann man in verschiedensten Größen kaufen. Die ganz kleinen nehme ich persönlich gern zum Kochen, zum Dekorieren oder bei kalten Platten etc. nehme ich dann schon die größeren, die man mit Stängel kaufen kann. Die sind dann meistens im Handel als Kapernbeeren erhältlich. Wer jetzt nicht so der große Kapern-Fan ist, ja, der soll besser die Finger dann von diesen großen Kapernbeeren lassen, weil die schmecken dann wirklich sehr, sehr intensiv nach dem Ganzen. Und den Geschmack, den muss man schon mögen, weil ja, der ist halt nicht jedermanns Sache. So, jetzt habe ich alle Zutaten drin. Jetzt rühre ich das mal schön durch. Ja, das vermischt sich wunderbar. Die Butter hat genau die richtige Konsistenz. Ja, perfekt, perfekt. So, jetzt geben wir noch ein bisschen Salz dazu. Da greife ich ja gern auf Meersalz zurück. Ist aber Geschmackssache, man kann genauso gut ein Bergsalz nehmen. Wie ihr hört, bei mir kommt das Salz aus der Mühle. Ob es jetzt einen wesentlichen Vorteil bringt, ich kann es ehrlich gesagt nicht sagen. Wie beim Pfeffer, da ist es klar, Pfeffer frisch gemahlen, der hat einfach mehr Aroma als bereits gemahlener, den man gemahlen gekauft, weil der ist ja nur mehr scharf und hat dann eigentlich schon Aroma verloren. So, und jetzt rühre ich das noch einmal schön durch, damit sich eben die ganzen Zutaten schön verbinden. So, schön kräftig rühren, damit auch wirklich alles schön vermengt ist. So, und jetzt, ich weiß, hörbarer Genuss ist jetzt unbedingt das Richtige in einem Podcast, aber ich muss ja kosten, ob es passt. Ja, also der ist gut geworden. Idealerweise lässt man den jetzt noch so für 10 Minuten mindestens ziehen. In den 10 Minuten können sich dann die Aromen noch schön verbreiten. Da kann sich, wenn man es schärft, dann die Schärfe auch noch verbreiten. Und dann kann man eigentlich schon servieren. Dazu passt meines Erachtens wunderbar schönes, kräftiges Bauernbrot. Man kann aber im Endeffekt auch jedes anderes Brot nehmen. Zum Beispiel ein leicht getoastetes Weißbrot könnte ich mir auch total gut dazu vorstellen. Ja, und somit sind wir am Ende einer ja, durchaus spontan entschiedenen Gabelbissen-Folge angelangt. Wenn ihr noch Fragen zum Fischnuri habt oder irgendwelche Fragen zu diesem Aufstrich etc., dann könnt ihr mich immer gerne kontaktieren, wie klassischerweise, das erfahrt ihr im Abspann. Ich sag danke fürs Zuhören, wünsche euch viel, viel Spaß beim Nachmachen. Bis zur nächsten Folge. Servus! Gabelbissen ist ein privater Podcast aus Österreich. Informationen zur aktuellen Sendung, Rezepte, kulinarische Beiträge und Möglichkeiten zur Kontaktaufnahme findet ihr unter gabelbissen.at.